Wenn sich eine Fliege die Hände reibt, dann sieht das sehr menschlich aus. Sie ist voller Vorfreude, dass sie uns Menschen eines Tages überleben wird. Vielleicht freut sie sich aber auch nur gehässig über die Vorstellung, eines Tages ihre Eier in unsere verwesenden Körper zu legen und ihren Kindern diesen weißen, fettigen Magen dabei zuzusehen, wie sie uns auffressen. Der Entomologe nimmt uns aber jeden Spaß, wenn er erklärt, dass die Fliegen beim Reiben nur die Sensoren an ihren Beinen reinigen. Die Entomologie macht, wie fast jede Wissenschaft, irgendwann jeden fantasievollen Gedanken kaputt. Obwohl, das stimmt so nicht ganz. Es gibt viele wirklich fantastische Sachen, die in der Natur tatsächlich passieren. Die Krötengoldfliege zum Beispiel legt ihre Eier in die Nasen von lebenden Kröten und die Larven fressen das Hirn der Abendamphibie bei lebendigem Leib auf. Und das dauert etwas. Das Futter, in dem Fall die Kröte, soll ja nicht gleich verfaulen. Als Kind habe ich fasziniert auf das Schwarz-Weiß-Foto solch einer Kröte im Urania-Tierreich Band Insekten geschaut, die traurig und mit angefressenen Hirn in die Kamera schaute. Solche Sachen haben mich schon als kleines Kind begeistert und ich begann, den Insekten mein Leben zu widmen. Fliegen waren da allerdings nicht unbedingt die Nummer eins. Mein Bruder und ich nutzten sie nur in Ermangelung eines echten Haustieres als Ersatzhaustier. Wir banden vorsichtig ein Faden um eines ihrer Beine und sahen zu, wie sie schwerfällig an die Decke flog. Dort konnten wir sie einfach mit dem Faden zurückholen. Später tat uns die Fliege leid und wir wollten sie losbinden, aber das ging meistens auf Kosten eins ihrer Beine. Aber hey, Fliegen haben sechs Beine. Im Gegensatz zu Käfern oder Schmetterlingen ergab das Sammeln und Präparieren von Fliegen nicht wirklich einen Sinn. Ich wusste ja auch, was die fressen. Jeder, der beim Camping im Hochsommer mal in den Wald geschissen hatte, sah beim Anblick riesiger Schwärme, die sich in Sekunden näherten, was Fliegen fressen. Dabei gibt es nicht nur Schmeißfliegen. Die Unterordnung der Fliegen, die wie die Mücken zur Ordnung der Zweiflügler gehören, ist riesig. Es gibt Raubfliegen, Bohrfliegen, Fruchtfliegen, Raupenfliegen, Zitterfliegen und noch viele mehr. Zu so etwas wie Beliebtheit oder Ruhm haben es am ehesten die Schwebfliegen gebracht. Sanft schwebende Blütenbesucher, die sich als Wespen oder Bienen tarnen. Der Schwede Fredrik Sjöberg hat sie mit seinen Büchern in den letzten Jahren erst so richtig bekannt gemacht. Weil ich als Jugendlicher in ein Mädchen verliebt war, die ich einmal im Jahr in so einer Art biologischen Jugendlager traf und die sich die Schwebfliegen zum Objekt gemacht hatte, kenne ich noch heute einige ihrer lustigen deutschen Namen. Gemeine Schattenschwebfliege, Gelbflügel-Erzschwebfliege, Zwiebelmondfliege, späte Frühlingsschwebfliege, Halbmond-Blattlausschwebfliege, gemeine Schnauzenschwebfliege oder die Goldhaar-Langbauchschwebfliege. Auch die späte Großstirnschwebfliege hat einen schönen Namen. Das Mädchen damals hieß übrigens Anke.